standhaft bleiben, nicht sofort in Religion mit irgendetwas verkaufen. Wir sehen heutzutage viele Brüder seinen Bart rasieren. Warum? Weil die gekündigt werden von der Arbeit. Oder viele Schwestern, die Hijab ausziehen, weil die keine Arbeit und keinen Job finden. Ich kenne subhanallah eine Familie oder einige Familien. Eine davon, ein Mann mit seiner Frau. Seine Frau trägt Hijab. Die haben eine Pizzeria. Und diese Frau, yani subhanallah azim, mit ihrer Hijab bringt sie Alkohol auf den Tisch. Wallahi. Und sie sagt, das ist Bab Rizq, yani. Ja, also wenn wir das nicht machen, die kommen ja auch nicht rein. Das ist auch eine Art von Schirk, subhanallah, dass man Tawakkul auf den, wal'iyadu billah, eine harame Sachen macht. Sagt ihr, yani, wenn das Alkohol nicht da ist, dann kommen die auch nicht bei uns einkaufen. Subhanallah, yani, du verkaufst Haram, du sagst, ja, die kommen nicht, wenn ich das nicht habe. Und ein Bruder, ich werde natürlich die Stadt nicht nennen, der hat einen Kiosk geöffnet. Ja. Und er hat auch natürlich Alkohol drin gemacht. Und seine Schwager sagt zu ihm, yani, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, lass das sein. Er sagt, nein, achi, wenn ich das nicht mache, wallah, die kommen nicht. A'udhu billah, das ist dieser falsche Verständnis. Wir glauben nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala versorgt ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنِ نَرْزُقُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى sagt subhanahu wa ta'ala und befehl deinen Angehörigen, das Gebet zu verrichten. Und sagt subhanahu wa ta'ala, wir fordern keine Versorgung von dir. Wir versorgen dich. Subhanahu wa ta'ala. Standhaft auf dieser Religion zu bleiben, ist nicht so einfach. Ohne Zweifel wird man geprüft von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer wird mit dir sein, wenn Malak al-Maut kommt und deine Seele nimmt? Deine Freundin oder der Chef, der Arbeitgeber, irgendjemand? Niemals. Wer kommt mit dir und sich mit dem Grab legen, neben dir? Keiner wird diese Dummheit machen, dich neben dir liegen. Und wer wird für dich diese Frage beantworten? Wer dein Herr ist? Wer dein Prophet ist? Was ist deine Religion? Kommt niemand und diese Frage für dich beantworten. Wer wird vor Allah subhanahu wa ta'ala alleine stehen, damit du nicht dahin gehst? Jemand für dich da alleine steht und die Frage beantwortet bei Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner wird es machen. Du wirst alleine ohne Dolmetscher mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Und wer wird den Malak, die kommen, dich zum Hülle bringen, wal'iyadu billah, wer wird diesen Malak verhindern oder helfen? Nein, bitte nehmt ihm nicht. Die hat wegen meiner Arbeitsstelle hat ihre Kopftuch ausgezogen oder so eng angezogen oder nicht praktiziert oder nicht gebetet. Zwei Brüder, subhanallah, also einer erzählt, wie der andere gebetet hat in der Arbeitsstelle. Er sagt, wir hatten einen Platz gehabt unten als Keller und einmal ich bete und einmal er betet. Wenn er betet, ich passe auf bei dem dieser Tür. Wenn jemand reinkommt, ich sage, ist jemand gekommen? Und dann fängt an, der Bruder den Gebet zu brechen, ja, und dann mit Arbeit sich beschäftigen. Subhanallah, was ist das für ein Verständnis? Wie kann sein, subhanallah, du stehst für Allah subhanahu wa ta'ala wegen Arbeitsstelle? Muhammad s.a.w. während Sujud war, haben diese Schmutz von einem Tier auf seinen Kopf getan. Und nicht aufgestanden. Subhanallah al-Azim. Ali ibn Abi Talib, es wird überliefert, während er Wudu gemacht hat, seine Gesichtsfarbe yani geändert wurde, haben immer gemerkt, als ob man Schock hat und Angst hat. Wenn man von irgendetwas Angst hat und Schock hat, dann wird man gelblich so sein. Haben ihn gefragt, warum wirst du so, wenn du Wudu machst? Hat gesagt, wisst ihr nicht, gegenüber wem ich stehen würde? Allah, der mich erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ wegen Arbeitsstelle, wegen irgendetwas Helfer oder wegen irgendeiner Pass oder irgendetwas anderes, subhanallah, man vielleicht betet nicht, wal'iyadu billah, vielleicht raucht und vielleicht zieht Hijab aus, subhanallah, oder zieht enge Klamotten an, ja, oder das beste Klamotten und so weiter, damit derjenige, der ihn sieht, sofort ihn zur Arbeit nimmt, sagt, ja, sie ist mashallah gut. Wegen was? Wegen Geld. Wir wissen nicht und wir haben das immer noch nicht verinnerlicht. Qawlullahi subhanahu wa ta'ala, die viele von uns das aussprechen, und sogar auswendig. Ich weiß nicht, ob jemand gibt, diese Ayah nicht auswendig kann. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe den Jinn und Ins erschaffen, nur damit sie mir dienen. Jeder von uns kennt diese Ayah fast. Aber was bedeutet diese Ayah? Yani, was ist der Grund, warum du auf dieser Erde bist? Alles, was du hast, alles, was jetzt unter deiner Hand ist, du werdest nichts mitnehmen, außer deiner Taten. Und du weißt ganz genau, dass du sterben werdest. Und Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft. Und du kennst diese Ayah auch sehr gut. Wallahi, ich weiß, wo der Fehler liegt. Yani, wenn wir eine Ayah hören oder eine Hadith hören, der Fehler liegt nicht bei Ayah, waliyadu billah, oder der Hadith. Der Fehler liegt nicht auch, dass man nicht yani, glaubt, dass das Allah gesagt hat oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der Fehler liegt, dass wir Allah nicht schätzen, subhanahu wa ta'ala. Weil wir Allah subhanahu wa ta'ala immer noch nicht kennen. Und Muhammad s.a.w. auch nicht kennen. Die bezeugen einfach. Das sind schöne Wörter. La ilaha illallah Muhammad s.a.w. zu sprechen. Aber man weiß nicht die Bedeutung und die Bedingung von La ilaha illallah Muhammad s.a.w. Warum bin ich auf dieser Erde? Fragen, jeder soll diese Fragen sich stellen. Was ist meine Aufgabe? Bin ich erschaffen worden, um nur zu spielen? أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. الله أكبر. Diesen Verse, subhanAllah, für diejenigen, die eigentlich Verstand besitzen, darum spricht im Koran immer Uqul, diejenigen, die nachdenken, diejenigen, die Verstand besitzen. SubhanAllah, was ist meine Aufgabe? Warum bin ich erschaffen worden? Was verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von mir? Wer ist Allah? Ja, so wie ein Tier zu leben, wie anderen Leuten, sogar schlimmer als Tier? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Die sind wie ein Tier. بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Noch schlimmer. Ein Tier, subhanAllah, isst, trinkt und schläft. Muss nicht anbeten, irgendetwas machen. Aber wir sind kein Tier, wir sind Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns für eine Aufgabe erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir diese Aufgabe nicht wissen und nicht wissen, was unsere Aufgabe in dieser Welt ist, und wenn wir geprüft werden in Kleinigkeit Sachen, Kleinigkeit, und das Problem ist, Al-Shaytan, la'anamullah, kommt immer mit Schritt. Darum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sagt nicht, wala taznu, sagt, wala taqrabu zina, wala tattabi'u khutuwati shaytan. Folgt ihr nicht den Schritten von Shaytan. Wie? Der Shaytan kommt nicht auf einmal, sagt zu einer Schwester, den Hijab sofort auszuziehen, in mancher Situation. Kommt, sagt, yani, du gehst jetzt, dass du hast ja ein Versprechen, yani in einer Stunde, du werdest nicht alleine Treff machen, damit du aufgenommen oder angenommen werdest in dieser Arbeit. Zieh nicht diese breite Kleidung, zieh was Enges an. Und nimm dieses schwarze Kopftuch, zieh eine weiße Kopftuch an oder rote oder lila und so weiter. Bisschen parfümieren und bisschen sich schminken und dahin gehen, damit die sagen, das ist ein moderner Muslim, also nicht dieser radikale Muslim und so weiter, ein moderner Muslim. Vielleicht nehmen die dich an. Das ist erste Treff so, die werden sagen, wir werden überlegen, kannst du in einer Woche wiederkommen, weil sind einige auch sich gemeldet haben und so weiter. Dann nächstes Mal sagt, ich muss noch ein bisschen aufmachen, zeigen. Ja, vielleicht werde ich jetzt dieses Mal aufgenommen. Sie glaubt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala, haqq al-Iman, al-Yaqin. Sie weiß nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Versorger ist. Und alles, was sie sucht, liegt in Hand von Allah subhanahu wa ta'ala, der über alles herrscht, subhanahu wa ta'ala.